Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleiner Cast, der Podcast von Kleiner 3. Heute mit Juliane. Hallo. Und mit Anne. Hallo. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, haben wir bei Kleiner 3 so eine kleine Pause eingelegt, beziehungsweise war da so ein bisschen so eine Zensur zu merken. Und das hat nicht zuletzt mit einem Thema zu tun, das uns einfach sehr beschäftigt hat und das wir deswegen auch zum Zentrum dieses Podcasts gewählt haben, und zwar der Ergebnis der US-Wahl mit dem Ergebnis, dass wir jetzt Sag seinen Namen nicht. Voldemort haben. Voldemort, Orange Hitler. Ja, genau. Und ja, da dachten wir, wir reden da jetzt einfach mal ein bisschen drüber, weil ich glaube, das Redebedürfnis ist bei vielen immer noch sehr groß. Und ich glaube, es ist ja auch irgendwie wichtig, so ein bestimmte Dinge einfach nicht aus dem Blick zu verlieren, weil, glaube ich, schnell dieses Gefühl einsetzen kann von, das ist jetzt halt die neue Normalität. Und ja, gerade als FeministInnen müssen wir uns natürlich immer fragen, okay, was wird uns da eigentlich gerade als Normalität verkauft, und vielleicht sollten wir das auch einfach in Frage stellen. Genau, aber vielleicht legen wir erstmal wirklich los, weil, wie gesagt, das gab es ja eigentlich noch nicht bei uns. Also wir haben zwar immer so regelmäßige Sommerpausen und Winterpausen, aber dass wir jetzt wirklich so einen Ausfall hatten, sage ich jetzt mal, das konnten wir bisher immer vermeiden, was natürlich angesichts eines ehrenamtlichen Projekts und mit dem Aufwand, der damit verbunden ist, schon auch eine ganz schöne Leistung ist. Aber ja, Juliane, du hast ja auch gemerkt, also die Pause, die brauchten wir jetzt wirklich, ne? Ja, also ich kann ja vielleicht mal schildern, wie mich die Nachricht der Wahl ereilte und warum es dann eben auch mich so auch komplett aus der Bahn warf. Ich habe für einen Kunden in Paris gearbeitet, der auch ein Online-Nachrichtenanbieter ist, und es hatte so ein bisschen den Vorteil, dass ich nicht unmittelbar in diesem sozusagen deutschsprachigen und englischsprachigen Wahnsinn war um das Rennen um die heißeste Nachricht, und ich hatte aber den ganzen Tag über eigentlich ein komisches Gefühl. Also ich weiß, dass Kolleginnen von mir dort sehr enthusiastisch waren und auch in Deutschland Kolleginnen irgendwie meinten, das ist ja quasi super, jetzt die erste weibliche US-Präsidentin bei zu haben. Und ich war mir überhaupt nicht so sicher wie die. Das war so das Erste. Und das Zweite war, dass mir der Brexit noch ziemlich tief in Knochen steckte. Das war so ein Moment im Sommer, wo eben auch in einer Abstimmung ein Ergebnis eingetroffen war, was erstens nicht in den Umfragen vorher vorauszusehen war, und zweitens ich auch als Wählerin, ich habe jetzt nicht den Brexit wählen können, aber sozusagen als EU-Bürgerin, was mich sehr betroffen gemacht hat und sehr erschüttert hat. Und insofern war ich so geprimed auf eine Entscheidung, die mich wieder ziemlich aus der Bahn werfen würde und wieder meine Grundfesten erschüttern würde und meine Annahmen über den demokratischen Konsens in unserer Gesellschaft oder über den freiheitlichen Konsens vielleicht in der westlichen Gesellschaft, über den man streiten kann, inwiefern er dann auch so gelebt wird und welche Baustellen es dann auch gibt, unbenommen, aber... Klar, es ist immer noch ein Status quo, aber so ist es. Es ist ja ungesehen, also es ist klar, dass man da schon was erreicht hat. Genau, und entsprechend war dann, darüber habe ich auch geschrieben, mein kleiner 3, entsprechend war dann meine Reaktion am Morgen darauf, nämlich ein sehr tiefer Schock und Lähmung. Also ich glaube, das war für mich in den letzten Wochen, es ist jetzt besser geworden, aber es war die direkte Reaktion nach dieser Wahl, war ein Gefühl der Lähmung und der Hilflosigkeit. Denn es ist ja nicht so, das, was uns mancher weismachen möchte, dass es jetzt doch sozusagen eine Wahl wie jede andere auch ist, oder man müsste das jetzt akzeptieren. Natürlich muss man das akzeptieren. Ich habe nicht vor, zur Machete zu greifen, im Unterschied zu manchen Republikanern, wenn man klar sagen muss, die aber auf die Minderheiten losgehen wollen und nicht etwa auf ihren orangenen neuen Anführer. Naja, ich glaube, es ist eine Zäsur Du sagtest, du hast einen kleinen Freudchen im Antisern, dass das Zensur, das ist ziemlich treffend, weil ich glaube, das wird die Art von... Nee, ich meinte aber Zäsur. Aber genau, okay. Nee, genau. Und ich glaube, also ich will dich jetzt nicht psychologisch analysieren, das kann ich nicht, aber das ist ja so, dass uns zum Beispiel im Wahlkampf dieses, ja, man muss es einfach sagen, rechtsradikalen Politikers mit rechtsradikalen Parolen auch immer das die Rede von Zensur war und man kann nicht mehr offen sprechen und politische Korrektheit ist eine Waffe gegen... Ja, das wird ja ganz lange so schon als Totschlagargument verwendet. Genau, ja. Das sehe ich so als einen Teil dieser Gesamtstrategie der Lüge, des Umdrehens von Argumenten und auch des Umdrehens von Rollen tatsächlich, von Täter- und Opferrollen. Und mir macht es großes Unmagen, in eine Zeit zu gucken, in der die Menschenrechte von religiösen oder Minderheiten, welche auch andere Art, in Abrede gestellt werden und nicht nur in Abrede gestellt werden, sondern Menschenrechte an und für sich als ein unnötiger Luxus markiert und gebrandet werden von einer neuen rechtsradikalen politischen Kraft. Und deswegen war ich 2 Wochen wirklich verstummt, weil ich das erstmal verdauen musste. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es dir geht, es ist auch immer so, dass in meinem Kopf so eine Stimme schreit, du musst was tun, du musst jetzt was machen, jetzt ist noch die letzte Chance, die Demokratie zu retten und die Welt vor dem Krieg zu retten. Und ich falle da auch wirklich in diese alarmistischen Panikmomente und finde es schwierig, gerade damit umzugehen. Aber darüber wollten wir heute auch ein bisschen sprechen, wie man nicht weder in der Lähmung verbleibt, noch im Alarmismus, sondern vielleicht in einem nüchtern, aufgeklärten, aber trotzdem kämpferischen Weitermachen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Alarmismus oder was Alarmisierendes jetzt so schlecht finde, weil letztendlich glaube ich, ist das schon was teils nötig ist, damit Leute einfach verstehen, so wie viel hier gerade auf dem Spiel steht. Und es ist ja jetzt nicht nur, wenn wir uns Deutschland angucken, gerade auch mit der Wahl, die natürlich für nächstes Jahr ansteht, aber auch alles, was sich allein in diesem Jahr diesbezüglich an Entwicklung, was da passiert ist, nicht zuletzt stark beeinflusst durch solche Debatten wie eben also Debatten in Anführungszeichen, möchte ich es mal sagen, was jetzt zum Beispiel die sexualisierten Übergriffe in Köln angeht, also wo ja die Debatte extrem rassistisch geführt wurde, extrem populistisch und ganz klar auch pauschalisierend. Islamophob und, auch ganz klar. Ja, das ist eigentlich absolut. Die große, nicht Zäsur, aber das ist ja, das ist der eigentliche Damm, der gerade massiv bricht. Es wird nicht nur so langfristig. Ich würde sagen, der ist schon gebrochen. Ja. Also ich finde schon, dass man zugeben muss, da sind Grenzen des Sagbaren schon konkret verschoben worden. Und das liegt auch daran, dass zum Beispiel, finde ich, viele Medien da ihre Verantwortung nicht wahrnehmen und Acht geben auf, wie reden wir eigentlich über diese Themen, wem geben wir eine Plattform. Also ich habe gestern erst einen Artikel gelesen, den würde ich dann auch nochmal verlinken, wo es darum ging, wie welche Rolle die Talkshows zum Beispiel dabei haben, dass sie regelmäßig eben AfD-Leuten da eine Plattform geben oder auch muss ja nicht mal direkt die AfD sein, es gibt ja auch genug aus der CDU, CSU, die in ähnlichen Fahrwassern dann schwimmen und wo man dann zwar immer diese Konstruktion hat von, das ist die eine Position, das ist die andere Position, also sozusagen dann eine aus dem linken Spektrum da irgendwie entgegensetzt, aber das dann alles so eine Illusion hat von, das sind jetzt gleichwertige Meinungen und wo vor allem auch klar wenig hinterfragt wird, wenn dann plötzlich Dinge behauptet werden, die schlicht nicht stimmen, also mit irgendwelchen Studienergebnissen zum Beispiel gearbeitet wird, die es so nicht gibt und das dann aber in dem Moment für bare Münze genommen wird, also dass dann auch journalistisch gesehen ein schlechter Job gemacht wird, das wenigstens zu entlarven, wenn man schon solche Leute da sprechen lässt. Also ist und wie das natürlich dann auch dazu führt, dass so ein verzerrtes Bild entsteht von die AfD sind jetzt quasi hier die Gallier und alle anderen sind die Römer so ungefähr. Also was ja total das eigentliche Bild einfach verzerrt, was die Realität angeht. Ich glaube, es sind zwei Dinge da entscheidend und problematisch. Das eine ist das, was du gerade angesprochen hast, die journalistische Grundmaxime, wenn du die eine Seite zu Wort kommen lässt, musst du die andere Seite zu Wort kommen, die ich für richtig halte, das möchte ich ausdrücklich sagen. Das ist wichtig im Journalismus, das ist die Art von Ausgeglichenheit. Nur die Frage ist, wem gebe ich die Plattform? Und du hast recht, dass es sicherlich in der CDU, CSU auch Stimmen gibt, islamophobe Stimmen gibt und auch wie ich finde, sehr problematische Stimmen zu gesellschaftlichen Debatten. Nur die CDU, CSU ist staatstragend tatsächlich in Deutschland gerade. Die AfD ist es nicht. Vielleicht noch nicht. Hoffentlich wird sie es nicht sein. Aber es ist ein Unterschied, ob ich einer eben staatstragenden Partei mit einem relativ großen Elektorat im Rücken diese Stimme gebe und vielleicht der einen Oppositionspartei, die aber eben auch schon in sozusagen im Parlament sitzt, oder ob ich Underdogs reinhole, die sich lang und breit in genau dieser Rolle des Underdogs breit machen dürfen und sich eben als die ja angeblich so unterdrückte Mehrheit profilieren dürfen. Das, finde ich, ist der eine Unterschied und das, was problematisch ist. Das andere ist, ja, wobei anteilig tatsächlich auch CDU-CSU-Stimmen viel stärker vorkommen als alle anderen Parteien. Also das kam auch unter anderem in dieser Untersuchung vor. Und deswegen finde ich das schon auch wichtig, das hervorzuheben. Ich stimme dir dazu, das ist ein Unterschied, eine bereits etablierte Partei da zu Wort kommen zu lassen, versus halt eine, die da eben ja versucht, sich zu etablieren, was ja noch sehr beschönigend beschrieben ist im Fall der AfD. Aber wenn dann sozusagen auch rein bei den etablierten Parteien das Stimmengewicht nicht ausgeglichen ist, ist das ja auch schon ein Problem. Ja, absolut. Und eben das News-Cycle-Prinzip ist problematisch. Also das muss man sagen, das haben die Rechtsradikalen erkannt und nutzen es gnadenlos aus. Es ist die Skandalisierung, das Nutzen des Skandals, das Schwimmen auf der Skandalwelle, um überhaupt thematisiert zu werden. Dadurch, dass erhalten sie unglaublich viel freie Medienzeit, nicht bezahlte Anzeigen quasi, also wo sie können sich eben ausbreiten, ohne dass sie hinterfragt werden. Und eben, weil das Argument ist, wir müssen über den Skandal berichten, aber der Skandal ist nach 24 Stunden durch. Was aber hängen bleibt, ist die Sichtbarkeit und die Normalisierung und das Aufnehmen bestimmter Meinungen in ein gängiges und sagbares Meinungsrepertoire in diesem Land. Und das ist hochproblematisch. Und da sind die Redaktionen gefragt, das nicht zuzulassen. Andererseits natürlich gibt es auch den Druck aus den Zuschauern zu sagen, ja, wieso dürfen die denn jetzt nicht sprechen? Und das ist ja auch richtig. Also das meine ich mit diesem Freudschen bei dem Wort Zensur. Also das halte ich gerade für einen großen Knackpunkt in der Debatte, die wir führen, zwischen journalistischer Verantwortung, zwischen der Verantwortung jedes einzelnen Wählers und jeder einzelnen Wählerin und zwischen uns allen, der Art, wie wir miteinander umgehen. Also welche Regeln wollen wir befolgen, welche wollen wir nicht befolgen und wie respektieren wir unser Gegenüber, auch wenn es eine andere Meinung hat. Für mich persönlich ist die Grenze erreicht, wenn diese andere Meinung bedeutet, dass Meinungsfreiheit irgendwann gar nicht mehr existieren wird und dass eben bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht nur an den Rand gedrückt werden, das werden sie ohnehin schon, sondern einfach vernichtet werden sollen. Muss ich da nichts vormachen? Ich glaube, ich dramatisiere da auch nicht unnötig. Die AfD fängt an, Fragen zu stellen, wie viele lesbische und schwule Menschen es gibt in bestimmten Ländern, in denen sie regiert. Das letzte Mal, als eine politische Partei aus dem rechten Spektrum angefangen hat, Menschen zu zählen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, wissen wir, was passiert ist. Und ich glaube nicht, dass es dramatisiert ist, an den Vernichtungswillen der AfD zu glauben. Ich glaube, diese Partei und die Parteigänger dieser Partei möchten Menschen vernichten, die nicht sind wie sie und die nicht denken wie sie. Da gibt's nichts dran zu deuteln. Ja, nee, da bin ich ganz bei dir. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein ist tatsächlich bei den meisten noch nicht angekommen. Oder zumindest, dass viele dann das nochmal runterspielen oder sagen so, oh, naja, so krass wird's ja nicht nochmal. Oder, ne, weil irgendwie, also das ist was mich auch in Deutschland bezüglich der ganzen Debatte um die Nazizeit und Täterschaft und so auch so unglaublich nervt, dass irgendwie so ein durch, ja, finde ich schon nicht kleiner Anteil an Leuten das so behandelt wie, ja, das haben wir doch jetzt durch das Thema und jetzt sind wir quasi so, wie, als wären wir jetzt geimpft dagegen, ja. In 90ern hieß das Schlussstrichdebatte. Genau, genau. So, wo ganz klar ist, erstens, Schlussstrich gibt's nicht, weil das ist passiert, damit müssen wir uns kontinuierlich auseinandersetzen, nicht zuletzt, weil das alles immer noch nicht fertig aufgearbeitet ist. Also das ist ja längst nicht die Realität. Und zweitens sehen wir ja ganz klar, dass wenn man das ausblendet und normalisiert und irgendwie so tut, als das hat nichts mehr mit uns zu tun, dann ist erst rechts die Gefahr da, dass ja, dass sich solche Gedanken wieder verbreiten, dass das wieder als okay empfunden wird, über sowas zu sprechen, wo wir eigentlich schon mal an dem Punkt waren zu sagen oder zu wissen, hey, das ist absolut nicht in Ordnung. Ja, ich würde es gerne einmal konkret machen, dieses Thema. Wir hakeln eigentlich noch an der Aufarbeitung des letzten nationalsozialistischen Regimes, ja, in Deutschland. Es gab gibt den sehr aktuellen Fall einer Frau, die klagt, weil ihr Grundstück, sagt sie, ihr unter Druck eines hochrangigen Nazi-Politikers weggenommen wurde. Auf dem Grundstück steht heute BND. Mhm. Kann man sich ja mal überlegen, was da eigentlich passiert. Denn dieses Verfahren wird geführt und der aktuelle deutsche Staat stellt sich und sagt, damit haben wir nichts zu tun. Das ist auch alles so nicht passiert. Streitet mit der Frau über Wortwahlen dieses Nazi-Politikers, ob das jetzt bedrohlich ist oder nicht. Er benutzt Worte wie, ich werde alles, der in mir Macht stehen, Mittel benutzen, um sie zu verdrängen. Kann man sich dann mal überlegen, was das bedeutet im Nazi-Deutschland? Ja. Und dieser deutsche Staat heute streitet aber noch darüber, was das eben bedeutet hat und zwingt diese Frau vor Gericht zu gehen und in mehreren Instanzen für ihr Recht zu kämpfen. Das ist so ein kleines Beispiel. Wir haben lange diskutiert über Entschädigungen für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Mhm. Ist immer auch noch nicht endgültig geregelt. Das sind so zwei kleine Fenster, wo es immer noch ganz konkret um Enteignung, um das Nehmen von Würde, um das Stehlen von Lebenszeit, um das auch Bedrohen von Leben geht, das bis in unsere deutsche Gegenwart reicht. Und dennoch, ja, ist es so, wie du sagst, dennoch ist es nicht als Signal angekommen, dass wir anfällig sind für Diktaturen, dass wir anfällig sind dafür, religiöse Minderheiten zu unterdrücken und zu vernichten in diesem Land. Ja, und ich finde es einfach sehr deprimierend, dass plötzlich, naja, plötzlich ist auch das falsche Wort, aber es ist so, dass eben auch all die Dinge, vor denen halt auch insbesondere FeministInnen schon so lange warnen, also das Ganze ist ja nicht nur, also das ist ja immer alles verknüpft eben mit, sobald man sich in Richtung Faschismus bewegt, sind ja alle Dinge und Errungenschaften rund um Geschlechtergerechtigkeit, Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften zum Beispiel, also alle Rechte, die diesbezüglich existieren und die man sich hart erkämpft hat, die sind ja dann auch die ersten, die wieder in Gefahr sind zu verschwinden. Also und da nervt mich einfach so unglaublich diese anhaltende Einstellung von vielen Leuten, als wäre dem nicht so oder als wäre das irgendwie natürlich gewachsen und könne deswegen nicht mehr verschwinden, anstatt anzuerkennen, dass da wirklich ja, ganz kontinuierliche und lange Kämpfe dahinter stecken. Und es jederzeit auch wieder wegzunehmen. Exakt. Also ich sage das auch immer, es geht ja bei Feminismus nicht nur darum, den Fortschritt weiter einzufordern. Ne? Also wie gesagt, es ist immer noch ein Status quo, in dem wir uns befinden, obwohl viel erreicht wurde. Aber uns ist ja noch nicht mal dieser Status quo sicher. Nee. Und das, glaube ich, haben die meisten einfach echt nicht auf dem Schirm. Und er ist jetzt ja schon unter Beschuss. Also die AfD beschließt ja in einem Land wie Sachsen-Anhalt als Wahlprogramm das Festschreiben der, und ich zitiere, normalen Familie im Parteiprogramm. Und damit meint sie eine heterosexuelle Beziehung mit Kindern, mit leiblichen Kindern, weißer Menschen, ganz genau. Das schreiben sie nicht rein. Ich wäre aber gespannt, was passiert, wenn man sie konfrontiert mit der Tatsache, dass ja Deutschland eigentlich überhaupt kein Geburtenquotenproblem hat, wenn man sich zum Beispiel auch muslimische Familien anguckt, jetzt nicht alle muslimische Familien, aber das ist immer nicht ausgesprochen im AfD-Programm, aber sie meinen christliche oder zumindest nicht muslimische Menschen, von denen möchten sie gerne Kinder. Das ist ja klar, weil sie ja eben auch sagen, dass Islam in ihren Augen nicht zu Deutschland gehört. Richtig. Ne? Ja. Das ist implizit mit drin. Also und das bedeutet für das Thema Feminismus, dass es eine bestimmte Festschreibung ist von Beziehungsformen, von auch von der Hierarchisierung von Beziehungsformen, von sexuellen Identitäten, also von bis alles, bis zum Thema, wie kriege ich ein Kind, muss ich ein Kind kriegen erstmal, um überhaupt dann gesellschaftlich irgendwie anerkannt zu sein, um Rechte zu erhalten. Wenn ich kein Kind kriegen kann, was bedeutet das dann? Es gibt auch eine Aussage jetzt schon der hochrangigen AfD-Frau, Frau Gepetri, dass keiner so gut Politik machen könne wie sie, denn sie habe ja so viele Kinder, also sinngemäß, sie beleidigt damit dann auch die Kanzlerin, weil sie kein eigenes Kind hat, sagt sie dann auch direkt. So, das sind ja ganz klare körperpolitische Vorstellungen, die dahinter stecken. Und die haben wenn sie umgesetzt werden, ganz konkrete Auswirkungen auf die Bevölkerung in diesem Land und auf Frauen in diesem Land. Deswegen ist es ein Thema für Feministinnen gerade. Und es ist ein Alarmsignal für Feministinnen. Das muss es sein. Nichts anderes kann es sein, diese Trump-Wahl. Und deswegen treiben sich ja auch die deutschen Rechten so die Hände, weil sie wissen, es geht, das gesellschaftliche Klima dreht sich eventuell in ihre Richtung und sie können mal eben alles einkassieren an Freiheitsrechten, was Frauen sich erkämpft haben in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Ja, nicht zuletzt, weil auch leider viele Frauen da noch Komplizien dessen sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich fand es schon wichtig, dass ja auch zum Beispiel im Zuge der Trump-Wahl thematisiert wurde, dass eben auch viele weiße Frauen, also wirklich ein großer Anteil, ich weiß die Prozentzahl jetzt nicht mehr, aber das waren ja, glaube ich, über 50%. Also vor der Wahl haben 35% aller Frauen in den USA gesagt, sie würden Trump wählen. Ah. Und es waren dann, also bei den weißen Frauen war es die Mehrheit tatsächlich. Ja. Dass die das halt mitgestützt haben. Und wo eben damit auch klar gesehen, deutlich wird, dass das dieses Bild von zurück in die vermeintlich guten alten Zeiten, ne, wo irgendwie alle so ihre feste Rollen hatten, dass das zumindest auch für einen gewissen Anteil weißer Frauen, gerade wenn sie gut situiert sind, sich finanziell da irgendwie keine Sorgen machen müssen, dass das für die dann auch ein total akzeptabler Kollateralschaden ist, wenn nicht sogar erwünscht, wenn sie sich eben gegen Freiheiten diesbezüglich entscheiden. Und das, ja, das haben wir hier halt ganz, ganz deutlich gesehen. Das, finde ich, muss man auch ansprechen. Also wie eben hier Rassismus, Klassismus, Sexismus bis hin zu Misogynie, also konkreter Frauenfeindlichkeit, wirklich eng miteinander verwoben sind und dann auch zusammenarbeiten. Das ist definitiv so. Also da habe ich einen guten Artikel gelesen nach der Wahl über die Überschrift benutze so das Bild der weißen, müden Ehefrau, die lieber am Pool liegen würde, als sich mit Politik zu beschäftigen, weil sie exhausted ist. Und ne, im besten Fall kann man dann sagen, sie ist exhausted und dann kann man irgendwie noch so einen Grund sich irgendwie zurechtbasteln, aber natürlich ist das keine Rechtfertigung dafür, eben zurück in den Rassismus und den Sexismus zu wandern gesellschaftlich, weil man halt irgendwie selber sich eigentlich nicht mit Politik beschäftigen möchte oder es einem gut geht oder man doch irgendwie lieber wieder hätte, dass die Globalisierung weggeht, weil man sie verantwortlich macht für alles. Das ist eben nicht die Lösung. Ja, wobei ich auch immer glaube, dieses Bild von, die sind alle so erschöpft, das ist ja auch irgendwie so eine Art Feigenblatt um diese konkreten... Ja, vor allen Dingen ist die schwarze Single-Mother mit irgendwie 4 Kindern nicht erschöpft. Ja, also, ja eben, ist genau ein bisschen, das. Also das ist dann auch halt absurd und das spricht auch immer so ein bisschen das eigene Handlungsvermögen und die eigene Verantwortung dann wieder ab. Ne? Ich finde das auch immer so schwierig, dass das darf halt auch keine Entschuldigung sein, ganz klar. Und es ist halt auch dramatisch, wenn wir das, und das sehen wir jetzt ja eben in Deutschland auch, wie ganz klar Leute, die tagtäglich Politik machen, ja, dann eben auch schon anfangen, diesen ganzen Bullshit zu erzählen von wegen, wir dürfen es mit der Political Correctness nicht übertreiben, weil das mit ist so Respekt krass. Respekt vor Menschen, wie das eigentlich heißt, ne? Ja, das ist halt so, ey Leute, wir reden hier über grundlegende Menschenrechte, was soll man denn da irgendwie übertreiben können? Also allein diese Einstellung finde ich so entlarvend, ja. Dass dann plötzlich heißt, weiß ich nicht, alle Menschen dürfen diskriminierungsfrei aufs Klo gehen dürfen, weil es einfach ein paar Unisex-Klos mehr gibt. Das ist dann irgendwie zu krass, das ist dann nicht zumutbar. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, Menschen werden in den Faschismus getrieben. Was ist denn das für eine Logik? Also bitte. Genau, die Unisex-Klos sind verantwortlich für den Faschismus. Das ist es wirklich, was jetzt rausgekommen ist in den letzten Wochen und Monaten. Jetzt haben wir es rausgefunden. Nicht die Leute, die faschistisches Gedankengut verbreiten. Genau. Nicht diejenigen, die Sündenböcke suchen und die in Geschlechtergerechtigkeit zum Beispiel einen Sündenbock für andere gesellschaftliche Themen, die sie beschäftigen, finden. Die haben keine Schuld. Das ist völlig klar. Die Unisex-Studenten sind schuld. Also eigentlich können wir alle nach Hause gehen. Weil wir Unisex, ja, und natürlich die Feministin, ist ja klar. Außer Alice Schwarzer. Weil ja, aber die hat was gegen Kopftücher. Das ist nämlich endlich das Kopftuch. Ist auch, also eigentlich ein Kopftuch tragendes Unisex-Klo. Das ist schuld an der Wahl von Frauen. Das ist quasi so das Feindbild. Genau so ist es. Ah. Könnte eigentlich ein cooles Parteilogo werden, ehrlich gesagt, die Partei würde ich wählen. Aber ich würde. Ja, das ist aber, da sprichst du ja was Wichtiges an. Also, was mich auch echt stresst oder fertig macht, und das ist wirklich dieses, dass ich auch das Gefühl habe, dass eben selbst die etablierten Parteien und da, also ich würde jetzt da noch nicht mal die CSU dazu zählen, weil die, finde ich, die hat sich mit ihrem Parteiprogramm da jetzt schon, also da ist schon alles Hopfen und Malz verloren. Aber, weiß ich nicht, SPD, Grüne, Linke, habe ich jetzt irgendwie noch nicht so das Gefühl, dass man da das Gefühl irgendwie den Arsch hochkriegt, um dem auch konkret was entgegenzusetzen. Ja, mein Eindruck ist, die Linkspartei stellt sich eher auf die Seite tatsächlich Trumps und versucht, an diesem Spektrum zu fischen, vor allen Dingen mit dem Thema... So diese Sarah Wagenknecht-Schiene. Genau, so. Mit dem Thema Globalisierung. Also das ist für mich das durchgehende Muster in den letzten Wochen, das Thema Sündenbock. Also es wird ein Sündenbock gesucht für die Ängste, die Teile der Bevölkerung haben, auch für ganz konkrete, vielleicht auch negative Erfahrungen, die sie machen, im Einzelfall oder vielleicht auch in Wiederholung. Und es werden, wie gesagt, Sündenböcke gesucht und Muster gesucht, die verantwortlich zu machen sind. Und das ist immer die Globalisierung bei ganz rechts und ganz links. Da gibt es dann immer interessante Überschneidungen. Es ist der Islam. Es sind auch, das muss man auch ganz klar aussprechen, es ist eine antisemitische Haltung auch verbunden damit. Der Antisemitismus hat auch neue Ausschläge erlebt in den letzten Wochen und Monaten. Absolut. Ja. Es ist wie in einem Bilderbuch die Entwicklung der 30er Jahre und des Aufstiegs von des Nationalsozialismus in Deutschland. Ja. Es sind genau die gleichen Sündenböcke, die gesucht und gefunden werden, abgesehen vom Islam, weil er damals nicht in Deutschland war. Aber sozusagen das andere, das vermeintlich andere wird als Feindbild und als Sündenbock konstruiert und das, da wird's gefährlich, wird bestraft dafür, dass der Populismus nicht liefern kann, was er verspricht. Also machen wir es ganz konkret. Frau Wagenknecht sagt jetzt, ich erlöse euch von all euren Problemen und ich schaffe die Globalisierung ab, weil die ist böse und der Kapitalismus ist auch das Problem. Und deswegen helfe ich euch jetzt so. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie erzählt das vom Bundestag, ein Jackett tragend in Taiwan hergestellt, in Indien zusammengenäht und mit einer chinesischen, mit einem chinesischen Frachter nach Hamburg in den Hafen gefahren. Danach tippt sie auf ihrem iPhone rum, das wurde auch in China zusammengebaut, hat eine amerikanische Software. Also es ist ein permanenter Widerspruch zwischen Anspruch und Machbarkeit. Das zeichnet den Populismus aus. Es ist nicht mehr politisch machbar, was er beansprucht. Also muss er Verantwortliche suchen für das Nichtmachbare. Und er muss sie bestrafen, damit das Volk, in Anführungszeichen, was sie gewählt hat, was ihn gewählt hat, zufrieden ist. Hm. Das, finde ich, ist das Drehbuch, was vor uns liegt. Und was sich in den nächsten 2 bis 3 bis 4 bis 5 Jahren erfüllen wird, wenn wir nicht zurücksteuern in die Demokratie, in das politisch Machbare, in die Reform und nicht den Umsturz, der blutig endet, mit welchen, für welche Menschen auch immer, für viele Menschen. Das macht mir Sorge, weil ich sehe nicht, vielleicht auch auf dein Eingangsstatement zurückzukommen, auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe nicht, dass es eine der großen Volksparteien in Deutschland ist, die dem etwas entgegenzusetzen hat. Es ist mit Sicherheit nicht die Sozialdemokratische Partei, was ich bitter finde, weil sie eigentlich noch einen gewissen Rückhalt hat und auch eine große Tradition hat, auch der zumindest das Wort Solidarität mal in den Mund genommen hat, einige Jahrzehnte lang. Und es kommt nichts. Es kommt nichts von dieser Partei. Es kommt vereinzelt Stimmen und Engagement, aber die Partei selber ist mit sich beschäftigt in der Kanzlerkandidaturfrage und hat, glaube ich, nicht begriffen, dass sie einen Existenzkampf führt inzwischen. Mhm. Und dass viele, die sich vielleicht hinter sie stellen würden oder hinter ihre Ideen stellen würden, einfach nichts haben, hinter das sie sich stellen können. Weil es keine programmatischen Aussagen gibt, weil es keine großen Ideen gibt, weil es keinen Aufbruch gibt. Den Aufbruch symbolisieren die Populisten. Mit all den falschen Versprechungen, die sie machen. Ja. Ja, das stimmt. Also das ist auch, worüber ich auch gerade viel bei Veranstaltungen und dergleichen immer wieder spreche. Und ich das auch ganz wichtig finde, dass es ja nicht nur darum geht, den Rechten was entgegenzusetzen, sondern am Ende ist es noch wichtiger, selber Visionen zu transportieren und für etwas zu stehen. Und das, finde ich, fehlt gerade. Ja. Also alle, die für etwas stehen gerade, das ist eben bedient am Ende eben auch auf CDU-CSU-Seite, finde ich, bedient am Ende wieder das, was eine AfD in ihrem Wahlprogramm propagiert. Aber es gibt nicht. Es ist ein reaktives Handeln momentan. Ja, genau. Es ist eben kein, wir setzen hier jetzt eine eigene Agenda und vor allem erkennen wir vielleicht auch eigene Fehler an. Also ich meine, apropos Agenda 2010, ist die SPD ja auch nicht unbeteiligt dran. Und allein dieses ganze Thema, also wenn es darum geht, soziale Ungerechtigkeiten zu thematisieren. Wir haben eine zunehmende Armut bei Kindern. Das Hartz-IV-System drangsaliert Menschen bis zum geht nicht mehr. Das ist ja auch eine Entwicklung, vor allem einer neoliberalen Sicht von Gesellschaft. Und da sind eben auch SozialdemokratInnen mit dran beteiligt gewesen. Das finde ich schon ein großes Problem. Und das führt ja aber auch gerade dazu, dass wir jetzt in so einer Lage sind, dass immer dieses Bild entsteht von, dass diese Illusion von Leistungsgesellschaft es halt geschafft hat, in allen Köpfen verankert zu sein, obwohl wir keine Leistungsgesellschaft haben, aber dass trotzdem alle für sich verinnerlicht haben, wenn ich das nicht schaffe, was ich in meinem Leben erreichen möchte, dann bin ich selber schuld. Aber das hat dann, aber die Strukturen, die dazu geführt haben, die werden dann eben nicht kritisiert. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, dass überhaupt da kein oder zu wenig Bewusstsein dafür herrscht, finde ich. Ja, ich glaube, das ist ein plausibler Erklärungsansatz. Ich finde es aber auch auffällig, dass in einem Land wie Frankreich zum Beispiel der Rechtspopulismus auch eine sehr starke Stimme hat und einen sehr großen Zulauf hat. Und dort gab es keine Agenda 2010. Dort gab es diese Mitte-Platzierung der Sozialdemokraten. Ich glaube auch nicht, dass es der einzige Faktor ist. Ich glaube, es ist einer. Und ich finde aber auch wichtig, dass zu thematisieren, weil das natürlich auch mit reingewirkt hat in dieses Ganze. Absolut. Aber ich finde das so faszinierend. Also bei den Briten gab es ja mit Blair eine ähnliche Politik wie unter Schröder. Mhm. Wie gesagt, die Franzosen haben das nicht gemacht. Und dennoch haben wir in so vielen europäischen, völlig unterschiedlichen europäischen Ländern mit unterschiedlichen politischen Systemen und auch Niederlande, ja. Ja, und Regierungen, Regierungsvermächten, die gleichen rechtsradikalen Antworten auf die Weltlage. Das finde ich faszinierend. Also, dass der Rechtsradikalismus und das Beschneiden der Freiheitsrechte, das die Rechtsradikalen propagieren und wollen, von so vielen Menschen als eine mögliche Antwort gesehen wird auf ihre Alltagsprobleme. Das will mir irgendwie nicht in den Kopf. Und ich glaube, da macht die Demokratie auch nicht so einen guten Job im Verkaufen sozusagen der eigenen Ware. Also wie reden wir mal zum Beispiel ganz konkret über die EU. Ich bin ein Fan der EU. Ich profitiere auch von der EU. Ich habe Jobs bekommen und erledigen können, weil ich EU-Bürgerin bin. Ich reise unglaublich gerne. Ich profitiere davon, nicht mehr 15 Stunden an irgendwelchen Grenzen zu stehen und Geld zu tauschen. Ich finde es total klasse, diesen Staatenbund. Mhm. Aber ich habe gar kein Ventil, irgendwie dieses Gefühl auszudrücken, weil das Image der Europäischen Union, eins der Bürokratie und des langsam weit entfernten Verwaltungsapparats ist, weil wir keine Sprache vielleicht haben für diese Art von Enthusiasmus, weil es uncool ist oder weil er angreifbar ist. Und das finde ich bedauerlich. Und vielleicht, wenn wir uns auch, das würde ich mir auch wünschen, dass wir heute so ein bisschen sprechen über, was kann ich tun? Wie komme ich aus der Demo raus? Für mich ist ganz klar eine Lektion aus den letzten Monaten. Das, woran ich glaube und wofür ich kämpfen möchte, enthusiastisch zu verteidigen und es zu lieben und zu loben und das öffentlich zu tun. Ich möchte einfach den Dingen, die mir wichtig sind, eine Stimme und ein Gesicht geben. Dazu gehört zum Beispiel die EU. Ich finde sie super. Ich sag's jetzt nochmal, ich bin ein großer Fan. Liebe EU, wenn du irgendwie einen Feel-Good-Botschafter brauchst, ich bin dabei. So. Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Also ich glaube, es muss möglich sein, auf der einen Seite zu kritisieren und auf der anderen aber auch das hervorzuheben und eben ja zu loben und als gut zu benennen, was man halt wertschätzt. Also ich glaube, das ist wie eigentlich immer keine Lösung von entweder oder, sondern mehr so ein... Sowohl als auch, genau, und vor allem mit ganz vielen Zwischentönen. Also das ist halt das, was mich auch extrem fertig macht, so in Bezug auf öffentliche Debatten, dass die sich sehr stark jetzt nur noch so polarisiert stattfinden, dass dann eben, wie schon angesprochen, es vor allem eher darum geht, möglichst großes Empörpotenzial rauszuholen, um die Klicks oder Views irgendwie zu generieren, dass dann weniger um Inhalte geht oder um eine saubere Einordnung, sondern ja mehr, dass irgendwie Leute darauf anspringen. Das finde ich auch so witzig, dass bestimmte Medien sich selbst abschaffen, indem sie diese Emotionalisierungsmaschine und Polarisierungsmaschine befeuern, Aufkommen des neuen Rechtsradikalismus ist. Und dann wird immer der Blick in die USA gerichtet und Zähne klappernd auf irgendwelche Nachrichtendienste und Neonazi-Websites gerichtet, die jetzt nach Deutschland kommen. Wir haben das Phänomen der unverantwortlichen Überschriften, der Stimmungsmache gegen religiöse Minderheiten oder gegen sexuelle Selbstbestimmung. Das haben wir schon längst hier. Es ist überhaupt nichts, wofür jetzt Amerikaner kommen müssen. Und es wird eindeutig zum Zwecke der Reichweitengenerierung benutzt. Dafür werden auch die sozialen Netzwerke genutzt von diesen Medien. Ich werde sie nicht erwähnen, weil ich keinen Bock habe, ihnen noch mehr Zulauf zu verschaffen. Aber das gibt es schon. Es gibt im konservativen Spektrum genau diese Entwicklung. Und was sie nicht begreifen, ist, dass wenn die Nazis erstmal in der Macht sind, dann machen sie erstmal alle Zeitungen zu oder schalten sie gleich. Es ist ihnen dann egal, ob da mal eine Überschrift war, die ihnen irgendwie gefallen hat oder nicht. Weil freie Presse, damit haben Nazis ein Problem. So. Ja, die gibt's dann nicht mehr. Das finde ich so irre. Also dieses Stockholm-Syndrom fast, der radikalisierten Meinungsmacher. Das ist, was es gibt. Hm. Aber ich wollte ja eigentlich sagen, was man jetzt machen kann. Also Enthusiasmus. Na gut, verantwortungsvoller Medienkonsum, finde ich, gehört dazu. Absolut. Schon und Teil des. Das haben wir auch schon irgendwie mal, glaube ich, uns gegenseitig erzählt, was uns geholfen hat, ist halt wirklich auch das Abschalten von bestimmten sozialen Netzwerken. Also ich habe Facebook vom Handy geworfen, ich habe Twitter vom Handy geworfen, ich ertrage es gerade einfach nicht. Ich ertrage das Gebicker nicht, die Verbitterung, das Hauen und Stechen, auch. Ich finde eher diese Besserwisserei, die geht tierisch ganz, vor allem auch dieses sehr kurzsichtige, dann eben doch wieder nur mit dem Finger auf die anderen zeigen zu können. Ja, und es ist. Aber sich selbst nicht zu reflektieren und die eigene Rolle irgendwie außen vor zu lassen. Das fällt in Sachen US-Wahl natürlich auch sehr schwer, bereits jetzt zu sehen, welche Dämme da gebrochen sind und welche Hasswellen dort rollen. Das fällt mir schwer und ich kann es momentan nicht undosiert mir zu Gemüte führen. Immer auch im Hinterkopf haben, es hat alles noch nicht richtig angefangen. Der Typ ist noch nicht im Amt. So, das Schlimmste kommt noch. Absolut. Insofern, also dieses Ausopten aus sozialen Medien finde ich gerade hilfreich. Nicht das Ausblenden der Realität und der Fakten, die es immer noch gibt. Breaking News. aber das sich rausziehen aus der Emotionalisierung, das hilft mir gerade. Und anders kann ich nicht operieren. So anders kann ich ja, geht mir auch so. Also mir hilft das erstmal wieder, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren und wirklich sortieren zu können. Okay, was ist das jetzt genau? Also wie du gesagt hast, ich bin ja auch erstmal in so eine Starre verfallen und so eine Mischung aus alle Analysen, die ich irgendwie gesehen habe, die fand ich fast ausnahmslos furchtbar und immer zu kurz gegriffen und immer so, weil sie es oft nur auf einen Faktor konzentriert hat, während man ja eigentlich gucken muss, es gibt ganz viele und allein die Tatsache, dass, wie du auch gesagt hast, dass das die US-Wahl, das war keine normale Wahl, aber viele behandeln das immer noch so oder auch, dass am Ende die Popular Vote, also die tatsächliche Anzahl von Stimmen, schon immer noch auf Seiten von Hillary Clinton ist. Ja. Und das wird ja immer noch ausgezählt oder so, aber das nimmt ja auch immer noch zu, dass das ja auch ein Indikator ist dafür, wie dieses Wahlsystem an sich natürlich da auch ein Problem schon ist. Ja. Ja, wobei es auch ganz klare Stimmen gibt, auch in den USA, die sagen, wir sind halt auch, also ich weiß, ich habe einmal ein Gespräch geführt mit einem US-Amerikaner, sagte, wir sind keine Demokratie, wir sind eine Republik. Und genau auf dieses Wahlsystem abzielt und da auch sehr stolz drauf war. Und das ist einem auch sehr wichtig. Und ich erinnere mich auch, als es in der Wahl von Bush, Bush 2 muss man ja schon sagen, da gab es ja auch eine sehr knappe Abstimmung gegen Gore, glaube ich. Ich erinnere mich, dass es dann hieß, es ist egal, welcher Idiot jetzt gewählt wird, wir müssen hinter ihn gehen, weil militärische Auseinandersetzungen am Horizont standen. Warum wohl, in Klammern, um abzulenken von den politischen Problemen. Ja. Und das ist auch eine Gefahr dieser Wahl. Gerade ist egal, wie knapp es ist, es wird das Inszenieren außenpolitischer Themen geben und auch das Eskalieren außenpolitischer Probleme geben, um davon abzulenken, wie gespalten dieses Land eigentlich ist. Mhm. Und um eine Einigkeit zu suggerieren, die überhaupt nicht da ist. Ja. Wir machen ja auch Shownotes. Ich habe, weil ich weiß, dass es viele beschäftigt, die Frage, wieso konnte sie denn mit mehr Stimmen trotzdem verlieren. Es gibt einen super Erklärtext dazu, den wir gerne verlinken werden in den Shownotes. Genau, aber wir wollten ja auch noch sagen, was kann man noch machen? Was kannst du noch machen? Was machst du noch, um dich nicht so hilflos zu fühlen oder wirkungslos? Tatsächlich, also ich wollte das eh schon länger machen und dann war das aber so der letzte Anstupser, um zu sagen, okay, fuck it, ja. Habe ich mich jetzt einer neuen Aktivistinnengruppe angeschlossen, yay, die konkret ungewollt Schwangeren aus Polen hilft, in Berlin Abtreibungen vornehmen zu lassen. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an, weil das ist einfach sehr konkret. Ich glaube schon, dass es immer noch wichtig ist, über diese Themen zu schreiben, das auch auf diese Weise, oder wie wir das jetzt machen mit einem Podcast, das anderen zu vermitteln, das irgendwie aufzudröseln, was ja auch oft einfach sehr komplex ist und dadurch natürlich verständlicherweise nicht immer gleich ersichtlich, was man jetzt machen kann. Aber mir persönlich, ich bin ja nicht umsonst irgendwann auch Aktivistin geworden, also tut dieses so, ich jetzt wieder mehr zu konkreteren Taten zurückzukommen, tut mir sehr, sehr gut, auch aus dieser Starre irgendwie rauszukommen. Und nicht zuletzt, weil ich glaube, von dieser Art von Organisieren und Zusammenarbeiten lässt sich ganz viel lernen für was wir später sowieso brauchen werden, weil da müssen wir uns, glaube ich, mit abfinden. Es wird jetzt nicht besser werden. Das ist eine Realität, die tut mir sehr weh, das zuzugeben, aber damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und insofern für mich ist auch das Fazit einfach ganz stark, mit denen zusammenzustehen und zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen, die bereits antirassistisch organisiert sind, antisexistisch, die sich beim Thema Gewalt gegen Frauen immer wieder, die da Expertise haben, die beim Thema Antisemitismus sich engagieren. Also ich glaube, das ist in meiner Sicht jetzt wichtiger, sich auf die Menschen zu konzentrieren, die Organisationen, Vereine und so weiter, die da schon Arbeit machen und zu gucken, wie kann ich da jeweils unterstützen und solidarisch sein. Also mein Schlagwort, was ich seitdem benutze, ist wirklich so, radikale Solidarität ist das, was wir jetzt einfach mehr denn je brauchen. Mhm. Ja, das verstehe ich sehr gut und ich glaube, da bin ich noch auf der Suche tatsächlich nach meinem Platz. Ich glaube auch nicht, dass man das bei allen jetzt machen muss. Also ich habe jetzt mehrere Sachen aufgezählt. Also ich glaube schon, dass es auch hilfreich sein kann. Du entscheidest dich jetzt für eine Organisation. Ja, absolut. Also für mich läuft das unter diesem Schlagwort Find Your People. Also ja, gab ja diesen wunderschönen Brief von Leslie Knope, der großen Parks and Recreation Hauptfigur, die auch eine ähnliche Wahlgeschichte erlebt wie Hillary im Fernsehen. Also sie verliert gegen einen deutlich schlechter qualifizierten, nicht vorbereiteten, ekelhaft sich verhaltenen Mann. Amy Poehler, die Hauptdarstellerin, oder ich weiß es nicht, wer ihn dann wirklich verfasst hat. Ich glaube, das war jemand, die vorher für das Team von Parks and Recreation geschrieben hat. Also stand, glaube ich, wahrscheinlich. Sie hat einen Brief verfasst nach dieser Wahl im Namen von Leslie Knope an die Clinton-Unterstützerin und Unterstützer oder einfach alle Personen, die gelähmt vor Schock waren von dieser Wahl dieses Mannes, der, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, zugegeben hat, sexualisierte Gewalt verübt zu haben. Das ist völlig, völlig normal für ihn. So, dieser Mann wird in ein Amt gewählt. Und ein Teil dieses Briefes ist Find Your People and Get to Work. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich steckt in diesem Satz eine sehr wichtige Botschaft drin, das ist die Botschaft, lasst euch nicht isolieren. Ich glaube, das wird eine große Kampfstrategie werden der neuen Rechten, denjenigen, die sie abschaffen wollen, denjenigen, die sie hassen, das Gefühl zu vermitteln, dass sie isoliert sind, dass sie alleine sind, dass sie das Problem sind. Mhm. Und wir müssen das durchbrechen. Das hat ja auch schon angefangen und ich finde auch ein bisschen erschreckend, wie viele sich da so drauf einlassen, muss ich sagen. Kannst du das kurz konkret Ja, also ich, Naja, also ich sag mal so, was ich jetzt so in einigen Blogposts und Artikeln gesehen habe, mitunter von Leuten, die ich da anders eingeschätzt hätte, die dann aber trotzdem sich auf diese Erzählung einlassen von der neuen Rechten, also die dann plötzlich auch mit Begriffen arbeiten wie Islamisierung und so ein Bullshit, ne? Die dann irgendwie schon anfangen, so eine Art Zugeständnis zu machen angesichts der klar nicht wegzuredenden Erfolge von Rechten weltweit, von rechten Parteien und rechten PolitikerInnen, die dann irgendwie eher diese in Anführungszeichen Sorgen von AfD-Leuten irgendwie ernst nehmen wollen, aber nicht die Sorgen von People of Color in Deutschland, die schon so lange mit Alltagsrassismus und was damit alt hergeht, zu tun haben. Also, weiß ich nicht. Ja, es ist Sorgen zweiter Klasse. Das muss man ganz klar sagen. Also, es wird eindeutig klassifiziert, wer in Deutschland eigentlich noch Sorgen zu haben hat und wer nicht. Wer zugehört wird und wer nicht. Es ist auch, finde ich, die Isolationsstrategie sehr stark zu sehen bei dem Thema intellektuellen Bashing. Das ist, also, das geht ein bisschen in die Schublade, die ich vorhin geöffnet habe mit dem Sündenbock suchen. Ich finde das sehr erschreckend, inwiefern Intellektuellen Feindlichkeit ist ja schon ganz lange eng damit verknüpft und das ist auch Teil von, ja, wie das damals bei den Nazis funktioniert hat, weil letztendlich diese Räume sind die Räume, wo andere Denkkonzepte entwickelt werden können, wo entlarvt werden kann, was die Rechten machen, eben das hinterfragt wird. Und die insofern wissen ja natürlich auch die Rechten um das Risiko durch diese Art von Arbeit. Und die Perversion fängt ja vorher schon an. Die Perversion fängt ja schon bei diesem Othering an. Also wenn du was gegen mich hast, dann bist du sowieso intellektuell und der Welt entrückt und scheiße. Und du hast einen Uni-Abschluss. Und also es ist ja nicht mehr, es wird ja überhaupt nicht über Sachen diskutiert. Ja, genau, Fun Facts haben, aber have no Uni-Abschluss und wir finden euch trotzdem scheiße so. Also es ist halt, da fängt die Spaltung an, da fängt das Prinzip der Entsolidarisierung an, das Prinzip der Isolation. Und das müssen wir überkommen. Absolut. Das ist that's my jam. Das versuche ich, glaube ich, gerade. Und die zweite Baustelle, die ich beackere, ist das Befähigen von faktischem Journalismus durchzudringen in die Bevölkerungsgruppen, die noch zu erreichen sind für ihn und die auch noch zur demokratischen Meinungsbildung willens sind und befähigt sind. Ich finde auch immer, also ich tue mich echt schwer, diesen Begriff postfaktische Gesellschaft zu benutzen. Er ist Bullshit, es ist totaler Quatsch, aber go on, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, also nicht zuletzt, weil es geht ja darum, dass eine Gesellschaft eben auch anfällig ist für Propaganda und für Lügen. Also vor allem, wir tun so, als ob es Fakten nicht mehr gibt, aber es gibt genau auch. Sie ist hallo, also ich bin immer noch großer Fan von Studien, Statistiken und einfach um Dinge zu belegen. Auch wenn ich schon weiß, dass das, oder wenn ich vorher schon wusste, okay, das wird das jetzt bestätigen. Aber ich finde das wichtig, dass so, das einfach unterfüttert wird. Gutes Beispiel ist auch wie, also postfaktische Gesellschaft bedeutet für mich Emotionalisierung von Debatten und verantwortungsloses Ausschlachten und Umdrehen von Fakten tatsächlich. Also Beispiel war für mich in jüngster Zeit eine Studie des Bundesfamilienministeriums zu häuslicher Gewalt. Und diese Studie hat, weil du gerade sagst, ich bin dankbar für Zahlen. Nee, das war, wenn ich kurz einhaken darf, da weiß ich tatsächlich leider einfach aus eigener Erfahrung, weil ich ja Teil der Gleichstellungskommission bin, das ist keine Studie vom BMFSJ, sondern das war vom Bundeskriminalamt, das war so eine Auswertung der Zahlen zu häuslicher Gewalt. Aber es wurde präsentiert mit in der Präsentation, der öffentlichen Präsentation trat auch das Ministerium auf. Also, das ist, deswegen ist es mir so präsent. Aber nur um das sauber sozusagen zu halten. Recht, das war keine Studie vom Ministerium, es war eine Studie vom BKA. Umso krasser, weil finde ich überhaupt für den Populismus nicht anfälligen Menschen nicht ruchbar der politischen Einflussnahme diese Studie. Diese Studie kommt raus und sagt das, was wir schon lange wissen, was es auch in vorherigen Zahlen bestätigt wurde, dass es im absoluten überwiegenden Maße wird häusliche Gewalt gegen Frauen verübt. Mhm. Es sind ganz erschreckende Zahlen, auch die können wir verlinken in den Shownotes. Ja. Auch was Tötungsdelikte angeht, es wird statistisch jeden Tag eine Frau getötet in Deutschland in häuslicher Gewalt. Ich finde, das ist unfassbar. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So. Diese Zahl kommt raus. Eine große deutsche Tageszeitung aus dem konservativen Spektrum macht auf mit der Überschrift "Immer mehr Männer betroffen". Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also natürlich ist es auch eine Nachricht, die man auch erzählen kann. Aber es ist bei weitem nicht die wichtigste Nachricht. Und das ist, ehrlich gesagt, auch journalistisches Handwerk, was da ignoriert wird. Mhm. Und es wird ganz klar ignoriert im Dienste des Populismus, im Dienste des Klicks, im Dienste der Reichweite und nicht im Dienste des Fakts. Ja, vor allem ist es ja auch so fies, weil das ja schon wieder einschließt, so die Nachricht, dass vor allem Frauen betroffen sind, ist schon keine mehr. Ja? Das könnte man Ihnen auch unterstellen. Ich glaube, der Gedanke, es ging eindeutig darum, ein Bedrohungsszenario zu zeichnen, das von Frauen ausgeht. Definitiv. Gut, ja, also ich glaube schon, dass da mehrere Ebenen zusammenkommen, aber das ist halt auch so, also... Ja, es ist natürlich auch eine Normalisierung. Ja, absolut. Ja, und vor allem, wir reden da ja immer noch von den tatsächlich erfassten Taten durch die Polizei. Das ist nicht mehr die Dunkelziffer, die ist nochmal höher. Also ja, und das ist halt eine Realität, die in Deutschland einfach stattfindet, ja. Und trotzdem hast du es absolut schwer, mit diesen Themen durchzudringen. Es sei denn, die Möglichkeit für Rechte besteht, das irgendwie wieder an muslimischen Menschen festzumachen oder eben wie im Fall von Köln dann Menschen, die aus verschiedenen Gründen hierher geflohen sind. Also dann plötzlich wenn die Möglichkeit besteht, es nicht Debatte wert, im deutschen Mainstream zu problematisieren, sondern eben wieder einzelne Sündenböcke zu suchen, einzelne Gruppen zu machen, dann kann es dann platziert werden. Dann ist auch Gewalt gegen Frauen ein Thema. Aber der deutsche Mann, der kann ja nicht gemeint sein. Das darf ja wohl nicht sein. Das ist schon ziemlich bizarr. Und ich finde, das ist schon genau diese Emotionalisierung und Bestärkung von Vorurteilen oder wie soll ich das nennen, die Abschaffung von Respekt vor Menschen, von Menschenrechten, von Rechten für Frauen, die da stattfindet, ohne... Das nochmal klipp und klar zu sagen, ohne dass damit ein Facebook was zu tun hat oder ein Google was damit zu tun hat oder irgendeine Fake News Seite oder das ist schon lange hier in diesem Land. Und es führt immer dazu, dass man sich mit dem eigentlichen Problem ja dann gar nicht mehr beschäftigt. Ja, weil es ist ja kein Problem. Das, was mich ja an der Debatte um Gewalt gegen Frauen in Deutschland am meisten ankotzt, ist, dass wir eigentlich nie über Lösungen sprechen. Nie. Wir reden maximal darüber, das gibt's. Und dann viele auch noch so im Sinne von so, oh ja, oh krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo du so denkst, so, hast du unter einem Stein gewohnt oder was? Und dann eben eher im Sinne von, oh, und jetzt picken wir uns eine Gruppe raus, die eben nicht weiß, nicht herkunftsdeutsch zum Beispiel ist. Und das sind dann die eigentlich Schuldigen. Die haben das Problem, genau. Ja, die haben das Problem dann auch importiert. Also Deutschland liebe ich dann auch als Satz. Och, ja, klar. Man muss eigentlich sich einmal unterhalten mit Sozialarbeitern, die in einem Frauenhaus sitzen und sie fragen, ob ihre Arbeit eine Religion kennt, und das ist nicht der Fall. Das kann ich wirklich bestätigen aus eigener Erfahrung. Ja. Ja, und dann weißt du halt totally. Und dann gleichzeitig weißt du, wie die Arbeit von Frauenhäusern so gar nicht geschätzt wird, ne? Die haben alle kaum Kohle, müssen das irgendwie mitunter jährlich jedes Mal drum kämpfen, dass sie irgendwie ihre Grundkosten abdecken. Und müssen teilweise dann auch viele Frauen wieder wegschicken, weil sie einfach keinen Platz mehr haben. Also das ist halt so. Ich erinnere mich auch, als viele Menschen nach Deutschland kamen im Jahr 2015, gab es zum Beispiel Frauenhäuser, die gesagt haben, wir können geflüchtete Frauen nicht aufnehmen, die auch betroffen sind natürlich auch von Gewalt, weil die Mittel gebunden sind an herkunftsdeutsche Frauen. Das ist reformiert worden inzwischen in manchen Bundesländern, aber das ist eben auch ein Beispiel, wie auf der einen Seite eben die Sündenböcke gesucht werden und zur Verantwortung gezogen werden, aber andererseits der politische Wille zur Lösung des Problems fehlt oder eingefordert werden muss. Ja. Dann ist also, es ist ja bequem, wenn man eine Gruppe hat, auf die kann man es schieben, aber ihnen wirklich helfen oder sie befähigen zur Selbsthilfe, das ist dann irgendwie, damit macht man sich dann nicht mehr die Hände schmutzig. Ja. Aber dann, da würde ich tatsächlich dann nochmal kurz zurückkommen zu diesem Find Your People und ja, was kann man denn jetzt eigentlich tun? Also ich glaube eben auch gerade zum Beispiel die Arbeit von Frauenhäusern zu unterstützen, zu gucken, welche sind bei mir hier eigentlich irgendwie in der Nähe und kann ich denen irgendwie spenden, kann ich die irgendwie anders unterstützen? Das ist möglich, das ist machbar, das ist was Handfestes und ich glaube, das ist das, was es jetzt einfach auch wirklich konkret noch viel stärker braucht. Ja. Und weil auch diese Arbeit ist, die ist eh schon prekär, die ist eh schon bedroht und das, das wird nur noch weiter so gehen. Ja. Find your people, unterstützt eure Leute. Und unterstützt die schon in solchen Bereichen arbeiten, die haben schon Ahnung. Wenn ihr noch gar nichts damit zu tun habt, könnt ihr da viel lernen. Und die sagen euch dann auch, was sie brauchen, anstatt da irgendwie so wild in Aktionismus zu verfallen und irgendwie zu denken, okay, ich glaube jetzt, ich weiß, was ihr braucht. Also wichtig ist, glaube ich, immer sich dann auszutauschen und ja, sich da einfach diesbezüglich besser zu vernetzen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, und spürt, dass ihr was machen könnt. Ihr seid nicht hilflos, ihr habt immer noch eine Stimme, ihr habt immer noch die Kraft, wenn ihr sie habt. Es gibt natürlich auch Menschen unter uns, die es vielleicht nicht haben, entweder weil sie erkrankt sind oder nicht die finanziellen Mittel gefühlt haben oder die Zeit haben. Nicht nur gefühlt finanzielle Mittel, man hat sie nicht, also sorry. Mhm. Ich glaube, bin fest davon überzeugt, dass auf jede Art, wie wir was beitragen können, um uns weiter wirksam führen zu können und um das Gefühl zu bekommen, wir können dieser braunen Welle des Hasses was entgegensetzen. Ja, das wissen wir auch. Also nichts tun ist keine Option. So ist es. Nichts tun ist keine Lösung. Ja. Okay. Dann hoffentlich haben wir ein bisschen mehr Verständnis oder zumindest Erkenntnis in dieses ganze Problemfeld gebracht. Ich glaube nicht, dass das der letzte Beitrag wird, mit dem wir uns damit auseinandergesetzt haben, aber ich glaube, das war schon mal ein guter Anfang und vor allem auch mehr wieder rauszukommen aus eben dieser gefühlten Starre, wo man denkt, so okay, ich weiß eigentlich gar nicht, was jetzt hier so als nächstes zu tun ist. Also ich weiß, ich werde dazu auf jeden Fall noch sehr viel mehr machen in Zukunft, das ist klar. Genau, wir bleiben dran. Solange wir können, bleiben wir dran. Solange wir schreiben können, solange wir sprechen können und dürfen, ohne zensiert zu werden. Es schließt sich ein Kreis. Obwohl ich das gar nicht gesagt habe. Nee, nicht gemeint vielleicht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und lest die Shownotes. Sagt uns, was ihr denkt. Schickt uns überall, wo das geht, großartige Bewertungen, damit wir in den bösen Algorithmen nach oben schwimmen. Ja, sagt uns bitte bei iTunes, hinterlasst uns da die 5 Sterne und wie toll ihr uns findet. Das hilft dann nämlich auch anderen Leuten, unseren Podcast zu finden. Und das wäre natürlich, das wäre ja das Schönste, was wir da erreichen können, dass wir die Message noch ein bisschen weiter verbreiten können. Genau, und ansonsten schreibt uns eine E-Mail, hallo@kleiner3.org, findet uns auf Facebook, auf Twitter, kleiner_3. Und ja, wir werden sehen, dass wir jetzt wieder etwas in Schwung kommen, bevor wir dann in die Winterpause gehen. Aber davor werden wir euch auf jeden Fall noch mit einigen Texten und Gedanken bereichern. Und ja, dann am Ende starten wir hoffentlich guten Mutes in ein 2017. Das ist ja auch nicht mehr lange hin. Genau, lass uns ein bisschen Kraft sammeln und dann einfach stoisch weitermachen und nicht den Mut verlieren. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss.